steht ein Kind an einem Nachmittag allein. Zwischen Spielzeug überdrüssig und es weint. Und es weiß nicht mehr, womit er spielen soll. Da sieht es den Stein. Einen weißen, einen wundersamen Stein, der da liegt bei den Füßen im Sand. Und der Knabe will kein anderes Spielzeug mehr. Nimm ihn in die Hand. Denn im Leben zählt, was man sich erwählt. Wähle, das gibt dem Leben Gewicht. Reicher kann man gar nicht sein. Und er trachtet nie nach großem Ruhm und Geld. Er hat ja den Stein. Einen weißen, einen wundersamen Stein. Und er schenkt ihm alle Zeit Zufriedenheit. Und man mag ihn und er schenkt. Er weiß, es ist vorbei.